Kapitel 3 Velaya. Diego führte mich nach links in den Graben. »Da hast du dir ja was vorgenommen«, sagte er. »Ach, das schaffe ich schon. Irgendwie«, erwiderte ich, obwohl ich mir da nicht ganz sicher war. »Wie dem auch sei«, meinte Diego, »wir kommen jetzt ins Arena-Viertel. Ich stell dich jetzt Snuff vor.« »Ist das einer der einflussreichen Leute?«, wollte ich wissen. »Ja, vom Rang her ist er nur ein Butler. Aber da er hier einer der wenigen ist, die kochen können, hat er eine Art Sonderstatus. Glaub mir, jemand, der kochen kann, hat hier drinnen viele Freunde.« »Aber was macht ein Koch in der Barriere?«, fragte ich. »Früher war er Koch im wütenden Eber«, erklärte Diego. »Aber es gab da ein Missverständnis zwischen einem Gast, einem Hackebeil und ihm. Aber keine Sorge«, fügte er angesichts meines erschrockenen Gesichtsausdrucks hinzu. »Er ist eigentlich ganz umgänglich. Da vorne ist er schon.« Snuff war ein dicker Kerl mit einer fleckigen Schürze, der vor einer Hütte stand und in einem Kessel herumrührte. »Nabend, Diego«, sagte er. »Willst du etwas Ragout?« »Nein, danke. Ich komme wegen dem Neuen hier.« Snuff blickte mich strahlend an. »Ah, ein Neuer. Auf der Suche nach Stimmen«, sagte er. Ich nickte. »Was gibt es zu tun?« »Ist im Grunde ganz einfach. Ich brauche nur ein paar Zutaten für ein neues Rezept.« »Was denn für ein Rezept?« »Fleischpflanzen-Ragout à la Snuff, mit Reis und Pilzen. Eine Verfeinerung meines Fleischpflanzen-Ragouts.« »Fleischpflanzen, was?«, fragte ich angewidert. »Das ist das, was ich meist für die Schatten und Butler hier koche.« Snuff fuhr mit seiner Kelle in den Kessel und schöpfte etwas auf eine Holzschale. »Hier«, sagte er und überreichte mir die Schale. »Weil du neu bist, kriegst du eine kostenlose Portion. Aber ab jetzt kostet jede Portion 3 Erz für dich.« Ich blickte auf die Schale, was bei mir sofort einen Würgereiz auslöste. Darin lagen lauter zerhackte Fleischschwanzen, übergossen von einer Soße, die die Farbe von Erbrochenem hatte. »Lecker, nicht wahr?«, fragte Snuff, der meinen Ekel offenbar nicht bemerkt hatte, während Diego sich ein Lachen verkniff. »Etwas Reis und ein paar Höllenpilze wären eine perfekte Ergänzung. Findest du nicht auch?« »Ja, sicher«, sagte ich, immer noch angewidert. »Und ich sag dir noch was«, fuhr Snuff fort. »Wenn du mir Reis und Pilze bringst, kriegst du auch einmal wöchentlich eine kostenlose Portion. Zusätzlich zu meiner Stimme.« »Ach wirklich?«, fragte ich. »Hab ich ein Glück? Wo finde ich die Zutaten?« »Die Pilze solltest du auf der Ebene vor dem Südtor finden. Neck habe ich auch dorthin geschickt.« »Wer ist Neck?« »Er war der Boss dieses Viertels. Ich habe ihn Pilze suchen geschickt, aber er kam nicht wieder zurück. Er war hier ziemlich unzufrieden. Ich denke, er ist zum neuen Lager übergelaufen.« »Ist ja auch egal. Den Reis kriegst du nur im neuen Lager. Dort haben sie Reisfelder.« »Dann gib mir Erz, damit ich den Reis kaufen kann«, Snuff lachte. »Die werden uns nichts verkaufen und ich lass dich sicher nicht mit meinem Erz durchbrennen. Den Reis wirst du dir auf eine billigere Art besorgen müssen, wenn du verstehst.« Ich nickte. »Okay, ich besorg dir dein Zeug.« »Ha, gut«, sagte Snuff erfreut. »Dann bis bald und guten Appetit. Ach, und die Schale hebt ihr auf. Ich kann ihr schlecht jeden Tag ein paar hundert neue Schalen ausgeben, verstehst du? An deiner Stelle würde ich das Zeug essen. Hier drin gibt's selten was anderes, sagte Diego, während wir weitergingen. Ich nahm eine der zerhackten Fleischwanzen, steckte sie mir in den Mund und spuckte sie sofort wieder aus. Es schmeckte widerlich. Diego grinste. Man gewöhnt sich dran. Wirklich? Ich konnte mir das nicht so recht vorstellen. Diego lachte auf. Nein, nicht wirklich. Aber wenn du erstmal den Würgereflex im Griff hast, kriegst du alles runter. Hier wohnt übrigens Fingers. Er ist der beste Dieb des Lagers. Außerdem gehört er zu meinen Vertrauten. Er kümmert sich um die Schatten hier im Arena-Viertel. Fingers war ein strohblonder Schatten, der vor der Hütte saß und eine Portion Fleischwanzen-Ragout verspeiste. Ah, wieder ein neuer? Fragte er. Diego nickte. Fingers musterte mich. Verstehst du was vom Clown? Nein, sagte ich wahrheitsgemäß. Nun, wenn du bei den Schatten aufgenommen werden willst, reicht es nicht, dass du mit einer Waffe umgehen kannst. Du musst auch ein bisschen was vom Diebstahl verstehen. Ich sag dir was. Komm morgen früh zu meiner Hütte. Ich zeig dir dann eine Stunde lang, wie du ein Schloss knackst. Das wird nur für die Grundlagen reichen. Aber ich gebe dir dafür meine Stimme. Falls du dich nicht gerade wie ein getrunkener Oger anstellst. Den Rest kannst du immer noch lernen, wenn du Schatten bist. Es ist schon spät, sagte Diego, während wir weitergingen. Ich stell dir morgen den Rest der einflussreichen Leute vor. Wie wär's mit einem kleinen Besuch in der Arena? Dort finden abends öfter Kämpfe statt. Du hast Glück. Heute sind einige recht spektakuläre dabei. Warum nicht? Sagte ich. Die Arena war etwa 200 Meter von Fingers Hütte entfernt in den Graben gebaut. Sie war kreisrund und bestand aus Stein. Die meisten Plätze waren Stehplätze. Lediglich auf einem kleinen Holzturm neben der Arena standen ein paar Stühle unter einem von Pfählen gehaltenen Lederdach. Zahlreiche Butler, Schatten, Gardisten und auch einige Leute, die ganz anders gekleidet waren als die restlichen Lagerbewohner und höchstwahrscheinlich aus einem der anderen Lager kamen, hatten sich bereits vor der Arena versammelt. Ich hatte Glück, in Begleitung von Diego zu sein, den alle wegen seines Rangs nach vorne ließen, da ich von dem Platz aus, den ich sonst bekommen hätte, nicht das Geringste gesehen hätte. Der Boden der Arena war staubig und mit vertrocknetem Blut bedeckt. Er wurde von zwei Fackeln, die an den Wänden hingen, beleuchtet. Ein Gang führte vom Graben aus in den Ring. Nach einiger Zeit, in der sich die Arena weiter gefüllt und ich mein Ragout aufgegessen hatte, rief plötzlich jemand: Macht Platz für Gomez und seine Erzbarone! Sofort warfen sich alle in den Staub oder auf die Knie. Diego zog mich rasch zu Boden. Aus den Augenwinkeln sah ich fünf Männer und zwei Frauen in der Mitte von 10 Gardisten, die dieselben silbernen Rüstungen wie Torus trugen, auf den Turm zumarschieren und darin verschwinden. Alle erhoben sich wieder und ich blickte sofort zum Turm. 6 der Gardisten hatten sich vor der Tür postiert. Die anderen 4 standen in den 4 Ecken des Turms. Auf dem mittleren Stuhl hatte sich ein Erzbaron mit stark angegrautem schwarzem Haar und einem Schnurrbart niedergelassen. Er trug ein Gewand aus schwarzem Samt mit Fellkragen und Lederstiefeln. Die eine der beiden Frauen, welche ich als die erkannte, die mit mir in die Barriere reingeworfen worden war, war sehr leicht bekleidet und zog deshalb viele Blicke auf sich. Sie stand neben dem mittleren Erzbaron und fächerte ihm mit einem großen Fächer Luft zu. Hinter dem Erzbaron standen 2 ähnlich gekleidete Barone, deren Kleidung nicht ganz so prunkvoll war. Sie waren beide groß und bullig, wirkten aber nicht besonders intelligent. Der eine von beiden hatte mausgraues, der andere blondes Haar. Letzterer hatte eine große Narbe, die sich über sein ganzes Gesicht zog und es fürchterlich entstellte. Auf dem linken Stuhl saß ein dicker Erzbaron mit Schnauzer und braunem Haar in einem roten Prunkgewand. Der letzte Erzbaron trug ein schwarzes Gewand, ähnlich dem des Mittleren. Er hatte sich nicht auf seinen Stuhl niedergelassen, sondern stand mit verschränkten Armen zur Rechten des mittleren Erzbarons und ließ seinen Blick über die Menge schweifen. Er hatte rabenschwarzes Haar und einen Vollbart und wirkte sehr bedrohlich. Die zweite Frau stand weiter hinten im Schatten, wo man nur ihre Konturen erkennen konnte. »Das sind die 5 Erzbarone«, erklärte Diego. »Der da ist Gomez.« Er deutete auf den mittleren, der sich gerade einen zigarettenähnlichen Stängel von einem der Gardisten reichen ließ, sich in den Mund steckte und eine grüne Rauchwolke ausstieß. »Hier gibt es Sumpfkraut?« fragte ich verwundert darüber, dass es die begehrte Droge aus dem Süden, welche in Myrtana verboten war, gerade hier gab. »Ja, die Sektenspinner bauen es bei sich im Sumpf an und verkaufen es an die anderen Lager«, erklärte Diego. »Die beiden Gorillas hinter Gomez sind Arto und Scar, seine Leibwachen. Hirn haben die beiden nicht, aber kämpfen können sie. Auch wenn sie sich die meiste Zeit den Wanst vollschlagen und sich mit den Frauen vergnügen, die Gomez ihnen zur Verfügung stellt, weil er genug von ihnen hat.« Diego musste mir nicht sagen, wer von den beiden Scar war. »Der Kerl zu Gomez Linken ist Bartolo. Er kümmert sich um die Versorgung der Burg«, fuhr Diego fort. »Dazu gehören nicht nur die Verwaltung der Waren aus der Außenwelt und der Lebensmittel, sondern auch des Sumpfkrauts und der anderen Güter, sowie die Überwachung der Köche innerhalb der Burg. Der letzte, der dort neben Gomez steht, ist Raven, Gomez' rechte Hand. Er ist der eigentliche Führer des Lagers.« »Ich dachte, Gomez wäre der mächtigste Mann der Kolonie.« »Offiziell«, erklärte Diego. »Gomez ist nur an Annehmlichkeiten und Macht interessiert. Er ist ein ziemlich ungeduldiger und jähzorniger Mann, der sehr leicht in Rage gebracht werden kann und meist aus dem hohlen Bauch heraus entscheidet. Gomez kommt ungefähr 2-mal die Woche wegen irgendeiner Kleinigkeit auf die Idee, einen Krieg mit einem der anderen Lager anzufangen. Meist mit dem neuen Lager. Deshalb auch Gomez der Schlechter.« »Das ist Gomez der Schlechter?« Diego nickte. Ich blickte hinauf zum obersten Erzbaron. Wie wahrscheinlich jeder im Land kannte auch ich die Geschichten über seine schrecklichen Taten, für die er nun hier in der Barriere saß. Doch Strafe konnte man dies wohl kaum nennen. »Wir können vom Glück sagen, dass Raven so viel Einfluss auf Gomez hat. Sonst würde es das Lager wahrscheinlich nicht mehr geben«, fuhr Diego fort. »Raven ist ein gerissener Kerl, auch wenn ihm die einfachen Leute im Lager am Arsch vorbeigehen. Können wir froh sein, dass er hier ist. Trotzdem, irgendwas ist komisch an dem Kerl. Ich mag ihn nicht besonders.« Ich blickte zu Raven hinauf, dessen Blick noch immer über die Menge schweifte. Plötzlich trafen sich unsere Blicke, und einen kurzen Moment blickte er mir über seine schnabelähnliche Hakennase hinweg in die Augen. Ich hatte das Gefühl, von den Klauen eines Greifvogels durchbohrt zu werden. Doch schon nach einem winzigen Moment wandte Raven seinen Blick wieder ab und ließ ihn weiter über die Menge schweifen. »Redet ihr über meinen Mann?« fragte eine spöttische Stimme. »Ja«, antwortete Diego, ohne sich umzusehen. »Ab, Velaya!« Ich drehte mich um. Vor uns stand die Frau, die bis eben noch im Schatten des Lederdachs oben bei den Erzbaronen gestanden hatte. Sie trug eine leichte Rüstung aus schwarzem Leder und war mit einem Rapier und mehreren Dolchen und Messern aller Art bewaffnet. Obwohl sie im Gegensatz zu der anderen Frau richtige Kleidung trug, zog sie viele Blicke auf sich. Verständlich, da viele Gefangene schon seit Jahren hier in diesem Männerknast lebten, wo die einzigen Frauen den Erzbaronen gehörten. Außerdem war sie auch noch auffallend hübsch, doch aus irgendeinem Grund schien sich niemand zu trauen, sie auch nur anzusprechen. Darf ich vorstellen? Sagte Diego. Velaya. Die Velaya? Fragte ich aufgeregt. Velaya, die Katze von Vanguard? Die gefährlichste Assassinin Varans, die selbst Zuben im Zweikampf besiegte? Die Kriegerin, die von Nordmaren aufgezogen wurde? Die Frau, die auf den südlichen Inseln vergiftet wurde und deren Rolle eine andere Frau einnahm? Velaya lachte. Du solltest nicht alles glauben, was man sich so erzählt, Kleiner. Schon erstaunlich, wie viele Geschichten noch über einen entstehen, wenn man längst von der Bühne verschwunden ist. Dass ich vergiftet wurde und gar nicht ich selbst bin, wusste ich noch gar nicht. Aber was ist aus dem Geheimnis geworden, dass sich Belia meinen Körper verkauft und dafür das Geheimnis, wie man sich mit einem Zauber unsichtbar macht, erhalten habe? Die kannte ich nicht, erwiderte ich etwas perplex. Velaya strich sich lachend etwas von ihrem schulterlangen schwarzen Haar aus dem Gesicht. Schade, die mochte ich. Eine Nacht mit dem Gott der Finsternis und ganze Städte in Schutt und Asche legen. Was will man mehr? Ich nehme an, du bist neu hier? Heute erst reingekommen, sagte ich. Du sagtest, Raven wäre dein Mann. Naja, zu dem Zweck hat mich Gomez zumindest damals kommen lassen. Aber Raven interessiert sich nicht für Frauen und ich habe privat nichts mit ihm zu tun. Ich schlafe nicht mal bei ihm im Zimmer. Was machst du dann die ganze Zeit? Oh, ich erledige besondere Aufträge. Ich bin die einzige Frau in der Kolonie, die für die Erzbarone arbeitet. Alle anderen Frauen hier drin dienen nur als Matratzen für Gomez und seine Erzbarone. Da Raven nicht an Frauen interessiert ist und meinen Wert erkannt hat, erledige ich jetzt einige spezielle Aufgaben. Und da jeder, der mich anfasst, hingerichtet wird, kann ich mich hier auch frei bewegen. Obwohl ich die meiste Zeit in der Burg bin. Was soll das für ein Wert sein, den Raven erkannt hat, wenn die Geschichten doch nicht wahr sind? Ich habe nur gesagt, dass du nicht alles glauben sollst. Etwas Wahrheit kann in jeder Geschichte stecken.